haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die Pille. Ich erhielt eine Rechnung für eine Münzsammlung, die ich nie bestellt hatte. Und ein Mann rief bei mir an und erkundigte sich, wann man die Sauna bei mir installieren könne, die ich bei ihnen ausgesucht habe. Ich fluchte minutenlang in den Telefonhörer, schmiss die Rechnung für die Münzsammlung in den Papierkorb und wartete auf die nächste Katastrophe. Denn wie schon die alten Propheten wussten, kommen Katastrophen immer im Multipack. Doch anstelle der Katastrophe kam Frau Natter. So etwas ließ ich mir gerne gefallen. Es geht um einen Freund. Vergessen Sie ihn. Wie bitte? Wissen Sie, die meisten Männer taugen nichts. Aha. Und Sie sind die einzige große Ausnahme. Nein, nein, es gibt noch ein paar andere. Aha. Aber ich möchte Sie nicht weiter davon abhalten, Ihr Leben zu ruinieren. Ich ruiniere mein Leben nicht. Und mein Freund ist ein echt guter Kumpel. Naja, wenigstens war er das bis vor kurzem. Mich interessiert, was mit meinem Freund los ist. Er hat an einem wissenschaftlichen Experiment teilgenommen. Seither ist er wie ein umgekehrter Handschuh. Tatsächlich? Was ist denn anders an ihm? Mein Freund war ein Umweltaktivist. Seit er aber bei diesem Experiment mitgemacht hat, ist er total anders geworden. Er lacht nur noch über das, was er gemacht hat, und jetzt will er ganz auf Kommerz machen. Was war denn das für ein Experiment? Martin sagte, es sei etwas ganz Harmloses gewesen, irgendwas über das Unbewusste oder so. Ich aber glaube, dass man ihn mit Drogen vollgepumpt hat. Ja, eine Gehirnwäsche. Sie verstehen? Ich möchte, dass Sie der Sache nachgehen. Ich wusste nicht so recht, was ich davon halten sollte. Vielleicht konnte sich Frau Natter einfach nicht damit anfreunden, dass sie ihren Freund nie richtig durchschaut hatte. Vielleicht steckte aber auch mehr dahinter. Ich ließ mir die Adresse ihres Freundes und des Institutes geben, an dem das Experiment durchgeführt worden war. Zuerst besuchte ich den Mann mit den zwei Gesichtern. Hat meine Freundin Sie geschickt? Privatdetektiv? Lass ich nicht lache. Sollen Sie etwa in meiner Seele herumschnüffeln? Es geht mir gut. Ich bin nicht verrückt. Ganz im Gegenteil. Jahrelang habe ich an diese Sprüche geglaubt, von wegen Ökokollaps und so. Ist doch alles Quatsch. Der Welt geht es nur so schlecht, weil den echten Unternehmern immer wieder Hindernisse in den Weg gelegt werden. Weg mit den Gesetzen. Der freie Markt ist der beste Umweltschutz. Das funktioniert aber nur, wenn sich die Unternehmer gegenseitig die Schädel einschlagen. Das gibt wenigstens etwas Dünger ab. Nicht schlecht. Ja, so hätte ich früher auch geredet. Ja, und jetzt? Ich bin endlich frei. Wissen Sie, seit einer Woche weiß ich endlich, dass ich für die freie Marktwirtschaft geboren wurde. Können Sie mir etwas über das Experiment sagen, an dem Sie beteiligt waren? Ja, natürlich. Eine ganz harmlose Sache. Ein Blick ins Unbewusste. Die Sperren, die uns normalerweise daran hindern, so weit vorzudringen, werden mit einer körpereigenen Substanz erzeugt, ja? Ein Wissenschaftler hier an der Uni hat das herausgefunden und ein Gegenmittel hergestellt, auf rein pflanzlicher Basis. Da sehen Sie mich an. Ich bin vollkommen gesund. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Echt, Mann. Kein Grund zur Besorgnis. Meine Freundin wird das auch noch schnallen. Abwarten. Der Mann strotzte vor Tatendrang. Entweder lauerte da im Hinterzimmer eine deftige Depression oder der Kerl war tatsächlich drauf und dran, die Welt zu erobern. Ehe er mich auf seinem Feldzug durch die Chefetagen überrannte, machte ich mich aus dem Staub und besuchte jenes Institut, an dem der junge Mann experimentell umgepolt worden war. Ich bin Frau Froberg. Ich arbeite mit Herrn Dr. Westermann zusammen. Mich interessiert ein ganz bestimmtes Experiment. Darüber darf ich nicht reden. Aber ich führe Sie gerne zu Herrn Dr. Westermann. Bitte, kommen Sie mit. Ich bekam schon leichte Kopfschmerzen vor dem Geruch, der in dem Institut vorherrschte. Mich wunderte es nicht, dass in einer solchen Umgebung viele kranke Hirne allerlei Dinge erforschten, auf die garantiert niemand gewartet hatte. Frau Froberg stand wie versteinert an der Tür zu Dr. Westermanns Büro. Erst als ich mich an ihr vorbeischlängelte, sah ich, was der Grund für ihre Versteinerung war. Westermann lag, seltsam gekrümmt, am Boden. Sein Gesicht hatte eine ungesunde Farbe. Tun Sie doch etwas! Was denn? Rufen Sie einen Krankenwagen. Der Mann hat sich offenbar vergiftet. Rettet! Nichts sagen, Herr Dr. Westermann, nichts sagen. Sie müssen jetzt ganz ruhig bleiben. Lassen Sie ihn, vielleicht will er uns etwas Wichtiges mitteilen. Sehr, sehr wichtig. Na also. Er rettet die Maikäfer. Mehr sagte er nicht. Ein paar Augenblicke später war er tot. Ich hatte nun also eine Klientin, die ihren Freund nicht mehr verstand, und einen Professor, dessen letzte Worte ein flammender Appell zur Rettung einiger Kleintiere war. Das waren alles andere als gute Aussichten. Die Polizisten befragten im Institut eine Menge Leute, unter anderem auch mich. Ich gab brav Auskunft und wollte mich dann aus dem Staub machen. Doch mein Lieblingspolizist ließ das nicht zu. Na, Maloney, was halten Sie von der Sache? Nicht viel. Also, beim jetzigen Stand der Dinge ist noch alles offen. Mord, Selbstmord, Unfall, sogar ein natürlicher Tod liegt noch drin, auch wenn der Mann so aussah, als habe er Gift geschluckt. Ja, der Möglichkeiten sind viele. Kann ich jetzt gehen? Nein, Maloney! Wir haben vor ein paar Tagen eine Anzeige gegen dieses Institut hier erhalten. Ein prominenter Anwalt hat sich darüber beschwert, dass sein Sohn nach einem Experiment plötzlich ganz anders geworden sei. Vom Saulus zum Paulus oder umgekehrt? Der junge Mann war ein strammer Konservativer, der drauf und dran war, Präsident der Jungliberalen zu werden. Jetzt hat er seinen Porsche verkauft und möchte sich zum Kindergärtner ausbilden lassen. Und den Rasen vor seiner Luxusvilla hat er pflügen lassen, um darauf Topinambur pflanzen zu können. Die vergessenen Gemüse sind wieder im Kommen, Maloney. Was auch immer es war, dieses Experiment hatte es offenbar in sich. Ich schlich mich unauffällig in jenes Büro, in dem die Frau saß, die Leiche entdeckt hatte. Ach was! Mit Gehirnwäsche hat das alles nichts zu tun. Dr. Westermann hat eine Substanz gefunden, die einen direkteren Zugriff zu unserem Unterbewusstsein ermöglicht. Aber diese Pille, die wir Ihnen gegeben haben, kann eine ähnliche Wirkung haben wie 3 Jahre Psychoanalyse. Dann würde es mich nicht wundern, wenn der Täter ein Psychologe ist. Der Täter? Sie glauben doch nicht etwa, dass Herr Dr. Westermann ermordet worden ist? Ich sagte ihr, dass laut Polizeibericht noch so ziemlich alles möglich war. Wir unterhielten uns noch eine Weile über die Nebenwirkungen aller möglichen Dinge, als plötzlich ein Mann in das Büro kam. Er streckte seinen Zeigefinger aus, so als wollte er Frau Froberg damit erdolchen. Ich habe Sie schon immer gewarnt. Westermann war ein gemeingefährlicher Irrer. Das musste ja so weit kommen. Sie sind ein Ignorant, Unterwald, und ein Schwätzer dazu. Das lasse ich mir von Ihnen nicht bieten. Sie haben diesen Verrückten ja immer gedeckt, sonst wären seine krummen Machenschaften schon längst aufgeflogen. Gehören Sie auch zu diesen Irren, die mit neuen Pillen ins Unterbewusste vorstoßen wollen? Ich? Nein. Ich habe immer davor gewarnt. Eine Pille, die alle Dämme bricht. Das ist doch mörderisch. Niemand kann voraussehen, was das für das Individuum für Folgen hat. Ich hatte genug von diesen Wissenschaftlern, die sich wie kleine Kinder benahmen, die sich um einen Ball stritten. Als ich wieder in meinem Büro war, hätte ich mich am liebsten ein wenig unter meinen Schreibtisch gelegt. Doch eine junge Frau hatte anderes mit mir vor. Ich bin Polizeipsychologin. Das hat aber nicht viel gebracht bis jetzt. Ich habe mit Herrn Dr. Westermann zusammengearbeitet. Klingt interessant. Reden Sie ruhig weiter. Ich habe einige junge Polizisten dazu ermuntert, bei seinem Experiment mitzumachen. Und was ist dabei herausgekommen? Von 10 Polizisten haben 7 ihren Job an den Nagel gehängt. Ist doch toll. Eine schöne Erfolgsquote. Aber wenn diese Pille tatsächlich zur Folge hat, dass die meisten Polizisten nicht mehr Polizisten sein wollen, wäre das eine Katastrophe für die Stadt. Mal angenommen, die hohen Tiere im Polizeikorps haben Wind davon bekommen, dass Westermanns Pille aus Polizisten Gärtner oder sonst etwas macht. Könnte es dann nicht sein, dass man Westermann und seine Pille aus der Welt schaffen möchte? Ich hatte schon idiotischere Verdächtigungen gehört. Allerdings passte mir diese überhaupt nicht in den Kram. Denn wenn sie stimmte, hatte ich den ganzen Polizeiapparat gegen mich. Und das war eine ziemlich üble Angelegenheit. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, mich in die Höhle des Löwen begeben und kräftig fauchen. Das ist doch lächerlich, Maloney. Wir haben jedes Jahr eine Menge Abgänge. Aber es hat noch genug junge Leute, die wissen, dass das etwas Gutes ist, ein Polizist zu sein. Und wir haben den Täter bereits. Er heißt Unterwald und war mit diesem Westermann verkracht, schon seit Jahren. Wir haben in seinem Büro Cyankali-Kapseln gefunden und Westermann starb an einer Cyankali-Vergiftung. Noch Fragen, Maloney? Ich ging zurück in mein Büro und überlegte mir, ob ich mir nicht auch so eine Westermann-Pille genehmigen sollte. Vielleicht würde ich dann am nächsten Morgen als Politiker erwachen oder als religiöser Fanatiker das Ende der Welt prophezeien. Für die Polizei war der Fall erledigt. Und auch meine Klientin hatte offenbar kein Interesse mehr daran, dass ich weiterhin auf ihre Rechnung vor mich hindöste. Sie rief mich an und wollte alles abblasen. Ich ließ sie in mein Büro kommen, denn noch hatte ich kein Geld von ihr gekriegt. Ich habe mich von meinem Freund getrennt. Was auch immer in diesem Institut geschehen ist, es hat offenbar einfach dazu beigetragen, dass sein wahres Ich an die Oberfläche kam. Wie steht es eigentlich mit meinem Honorar? Oder haben Sie in der Zwischenzeit auch so eine Pille genommen und festgestellt, dass Sie im Grunde Ihres Herzens geizig sind? Ich habe das Geld dabei. Aber vorher möchte ich noch wissen, was in dem Institut geschehen ist. In den Nachrichten habe ich gehört, dass ein Mann vergiftet worden ist. Ich erzählte ihr die Geschichte von Dr. Westermanns Ableben. Sie hörte aufmerksam zu, bedankte sich, gab mir das Geld und verschwand. Endlich wieder Ruhe, dachte ich, doch weit gefehlt. Eine halbe Stunde später stand Unterwald in meinem Büro. Ich bin abgehauen. Helfen Sie mir. Ich habe Westermann nicht umgebracht. Ich habe ihn gehasst, das stimmt. Er war ein arrogantes Arschloch. Und er war verrückt, total verrückt. Aber ich bringe niemanden um mich. Ich habe auch nie Cyankali besessen. Man will mir den Mord anhängen. Und wer ist Mann? Wenn ich das wüsste, wäre ich jetzt nicht hier. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht einer der bei dem Experiment mitgemacht hat. Vielleicht? Woher soll ich das wissen? Ich weiß nur, dass ich nichts damit zu tun habe. Ich sagte ihm, dass er in meinem Büro warten solle, bis er wieder etwas von mir hörte. Ich ging in das Institut und traf auf den jungen Mann, dessen Gesinnung von links nach rechts gerutscht war. Sehen Sie das? Da oben raucht es ganz gewaltig. Es brennt doch nicht etwa im Institut, oder? Sieht aber ganz danach aus. Weshalb sind Sie eigentlich hier? Wollte mir noch so eine Pille besorgen. Wieso? Lässt die Wirkung nach? Haben Sie vielleicht schon wieder rosarote Träume? Nein, aber mein Elan ist irgendwie weg. Ich denke zwar immer noch, dass ich zum Unternehmer geboren bin, aber irgendwie fehlt mir die Kraft, um über Leichen zu gehen. Für so etwas hat man die soziale Marktwirtschaft eingeführt. Da gibt es weniger Leichen. Dafür Alkoholiker und Depressive. Mit meiner neuen Überzeugung muss ich Großes schaffen. Aber wie soll ich das tun, wenn ich nicht mal genug Power habe, um mir jeden Morgen eine Krawatte umzubinden? Dem Kerl war nicht zu helfen. Ich schaute noch etwas zu, wie die Feuerwehr versuchte, den Brand im Institut zu löschen. Immer wieder brachen neue Feuerherde aus. Zwischendurch gab es eine ziemlich heftige Explosion. Etwas abseits der anderen Schaulustigen stand Frau Froberg. Sie sah traurig aus. Menschen, die traurig aussehen, sind jeweils nahe daran, ihr ganzes Leben unverdaut auszukotzen. Ich hatte mich nicht getäuscht. Wir hatten Träume. Große Träume. Dr. Westermann wollte dafür sorgen, dass es künftig keine Lügen mehr gibt. Kein Taktieren. Er wollte, dass wir alle ganz unverblümt zu dem stehen können, was wir wirklich sind. Zu all unseren Widersprüchen. Und was ist dabei schiefgegangen? Die Substanz wirkte ausgezeichnet. Bei allen führte sie zu einem großen Glücksgefühl. Und alle waren froh darüber, endlich ihre Masken fallen zu lassen. Aber die Euphorie hielt immer nur kurze Zeit an. Dann kamen wieder Zweifel. Dr. Westermann nahm mehrmals Pillen im Selbstversuch. Zu oft, wie sich herausstellte. Er wurde verrückt. Haben Sie ihn vergiftet? Er hat mich darum gebeten. In einem jener Momente, in denen er noch klar denken konnte. Und das Feuer. Ich habe gehört, dass sich Regierungsstellen für die Substanz interessierten. Ich wollte nicht, dass eines Tages mit dieser Substanz Krieg geführt wird. Man kann ja nie wissen. Werden Sie dieses Geständnis auch der Polizei machen? Sie wissen, dass Unterwald im Verdacht steht, Westermann getötet zu haben. Ich werde gestehen. Nicht um Unterwald zu entlasten. Er ist ein bornierter Mensch ohne eine Vision. Die Frau mit Visionen landete im Knast. Und der Bornierte verließ mein Büro als freier Mann. Nicht, dass das typisch ist für das Leben an sich, aber irgendetwas ist schon dran an diesem Gleichnis, auch wenn es in keiner Bibel steht. Typisch ist...